Die Traditionellen und die Modernen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Welt insgesamt deutlich progressiver geworden, also fürsorglicher, fairer und freier. Im Jahr 1987 waren nur etwa ein Drittel aller Staaten der Welt in Grundzügen demokratisch. Im Jahr 2017 sind es immerhin fast die Hälfte. Frauen haben mehr Rechte, auch wenn sie weltweit alles andere als gleichgestellt sind. Zur Erinnerung, in den 70er Jahren mussten Frauen in Westdeutschland noch ihren Ehemann fragen, wenn sie eine Arbeitsstelle annehmen wollten. Der Mann konnte es nach der Gesetzeslage untersagen, wenn er ihre ehelichen Pflichten beeinträchtigt sah. Vor dem Jahr 1900 hatte nur ein einziger souveräner Staat das Frauenwahlrecht eingeführt, nämlich Australien. Heute dürfen Frauen überall auf der Welt wählen. Die Todesstrafe wurde 1950 noch in über 180 Ländern vollstreckt. Heute hat sich die Zahl halbiert. Allerdings gibt es die Todesstrafe immer noch in 89 Ländern. Homosexualität stand nach dem Zweiten Weltkrieg noch in fast allen Ländern der Welt unter Strafe. Heute können homosexuelle Paare in 25 Staaten heiraten. Auch Sex außerhalb oder vor der Ehe wird in vielen Ländern nicht mehr sanktioniert. In Westdeutschland war Ehebruch bis 1969 noch eine Straftat. Die Meinungsfreiheit ist ebenfalls insgesamt besser geschützt, auch wenn Journalisten immer noch in vielen Ländern verfolgt werden. Obwohl autokratische Staaten den Zugang zum Internet kontrollieren, kann im Prinzip jeder mit jedem weltweit in Echtzeit kommunizieren. Manche der progressiven Errungenschaften wären auch in Deutschland noch vor 30 Jahren undenkbar gewesen. Im Jahr 1990 hätte niemand eine Frau zum Bundeskanzler gewählt. Und es hätte niemals einen offen schwul lebenden Außenminister oder einen Vizekanzler mit Migrationshintergrund gegeben. Nur 20 Jahre später war das mit Angela Merkel, Guido Westerwelle und Philipp Rösler in der schwarz-gelben Koalition möglich. Die progressive Modernisierung geht seit einiger Zeit allerdings mit größeren Schritten voran als in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. In Zeiten der Digitalisierung ereignen sich die Umbrüche schnell und großflächig. In Iran beispielsweise wollten die jungen Leute den Sprung vom Mullah-Regime direkt in das digitale Zeitalter wagen, was ihnen aber von der Staatsmacht verwehrt wurde. Zum Vergleich: In Europa hatten die Menschen über 100 Jahre Zeit, sich parallel zum technischen Fortschritt auf die Moderne vorzubereiten.